Können wir den Exkommunizierten irgendwie helfen? Wir können den Exkommunizierten und allen anderen, die außerhalb der wahren Kirche sind, in gewisser Weise mit heilsamen Ratschlägen, mit Gebeten und guten Werken helfen und Gott bitten, dass er ihnen in seiner Barmherzigkeit die Gnade der Bekehrung zum Glauben und den Eintritt in die Gemeinschaft der Heiligen gewähre. Das ist auch die Pflicht eines jeden Christen, eines jeden Katholiken, dass er für alle Ungläubigen betet, so wie es die Kirche auch oft tut, für die Sünder sowieso, aber auch für die, die außerhalb der Kirche sind, speziell und feierlicher, sehr feierlicherweise am Karfreitag bei den letzten Fürbitten für die perfiden Juden und dann für Heretiker, Schismatiker, Ungläubige, Heiden.